Anlässlich des 75. Geburtstages des Genossen Kim Jong-il brachten die Zeitung Rodong-Sinmun vom 16. Februar einen Leitartikel mit dem Titel »Lass uns die Sache des großen Führers Genossen Kim Jong-il für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates verwirklichen«.